2 präsentiert Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Texas Bohemia von Thomas Meinecke, Teil 1. Luckenbach, Texas. Meta Pahl. Wir sprechen nie Englisch. Harold Pahl. Wir sprechen nie Englisch. Gestern bei der Runde, bei den, wir haben immer Deutsch geschwätzt. Nur da war eine Frau, die konnte kein Deutsch. Gewöhnlich ist immer ein oder zwei in den Gruppe, wo ich Deutsch sprechen kann. Ja. Aber sonst, wir sprechen immer Deutsch. Hey, Walter, was ist das? Ach, Dave, das ist der Herr Schmidt. Klärt denn, Walter. Marge Müller. Die Leute, was hiesige Leute, sprechen noch Deutsch. Nein, meine Kinder sprechen es noch. Ja. Wenn's nötig ist, wenn die Leute durchkommen, sie können sprechen mit sie. Wir haben noch... Meistens von den hiesigen Leuten sind auch hier und dann sind auch schon welche ringgezogen. You know, wenn welche, nur die älteren Leute sterben ab und dann die Kinder verkaufen welche Kleinigkeiten davon. Und, aber die meisten sind immer noch hier. Von meinen Großeltern kamen von Deutschland. Und ich glaube auch mehr so von deiner. Ich weiß das nicht für sicher. Ich würde alles denken. Das ist der das? German Deal, too, weißt du? Das ist wie die ersten Settlers getan haben, die Indianer wegfeilt. Ja, da tun sie das aus, Akten wie der Mäusebach und wie die Freunde gemacht haben. Mhm. Mit den Indianern. Ja, mit den Indianern. Wir haben 4 Generation Häuser. Ganz oben ist sein Großvater, das sein Vater. Mir und unsere Tochter. Das da oben, das Haus in 1901. Das ist in 1901 gebaut worden. Und dann, wo meine Eltern sich verheiratet haben, da haben die das Haus gebaut, wo wir uns verheiratet haben und wir Hilles hier gebaut. Weil der seid nicht gerade dabei durchgekommen, aber wenn er dabei die Schweine durchkommen tut und guckt da drüber rauf, zu können ein Haus sehen. Ah, das ist die Tochter und ihr Mann, Familie wohnen da. Bei den Bach ein Bild ist deiner Hände, mein und Halter. Wo KOE ist, wo der Abriss bei KOE, da ist, wo ich gerast und er ist hier. Er ist ein lebenslang hier. Bei dieser Sterne hier bitte ich sehe, dass ich nicht gehe. Du bist meine schöne Freundin. Ich konnte kein Wort Englisch nehmen, wo ich nach die Schule ging. Und die ganzen Leute da, die ganzen Kinder waren über eins. Er ist hier bei Luckenbach. Und ich bei Rocky Hill war das. Das ist da bei KOE, das ist jetzt ein Café. Ja, genau. Bei KOE, wenn er abdreht, da ist ein Campground. Und wenn es sogar weiter die Ausdienroute auf dem Berg, da ist ein Café, das heißt Parties Restaurant. Das war unsere Schule, aber in der Schule gegangen. Und wir haben manchmalse mehr in Schulhaus gekommen, sind drin geblieben, weil wir haben nie Englisch geschwätzt. Und wir waren zu Post bei, weißt du, Mittagsstunde und weißt du, Recess, waren wir zu Post Englisch draußen geschwätzt. Wir haben immer Deutsch geschwätzt. Du warst Englisch zu Post zu lernen. Und ich weiß, wir hatten ein Mädchen, die war Englisch, die ist Joyce Striegler. Und die konnte kein Deutsch. Und wir haben immer gesessen, haben gespielt, haben Deutsch geschwitzt. Und zuletzt konnte die Deutsche meinen, dass sie hätte Deutsch lernen müssen. Weil sie mir ja nie Englisch geschwitzt. Ja, da waren so einzelne, jetzt gerade wie die Strichler. Wir hatten hier... Bei Lumpen hatte ich gar keine. Da war Bell, da waren wir dann in die späteren Jahre, wo ich da in die Schule gegangen bin. Da sind, wie ich sagte, andere Leute ringgemoved, fremde Leute ringgemoved. Und die waren Amerikaner gewesen. Und die haben dann, of course, die konnten kein Deutsch nicht. Die haben Englisch gesprochen. Weltkrieg da in 40, da in 42, was wo der war, da haben hast die, du nicht Deutsch da hast, war man, war mir nicht supposed Deutsch zu sprechen. Weil dann ja, haben die gedacht, du wärst ein Spy für Germany. Ja. You know, mein, ich hatte einen Schwager, der war in die Service und ich war nach Diemer gegangen, haben meine Schwester und die haben in die Army Barracks gewohnt und die haben so Midland und haben die so Dinner Wind gehabt. Und da hat meine Schwester mich aber gleich in Ohr geflispert. Hier, wenn mir hier drin, du darfst Deutsch schwätzen, aber ganz leise, dass die dich nicht hören können. Ja. Sonst tun die dich captive, die nehmen dich und dann, vor du wärst vielleicht ein Spy. Und weil wir waren ja gerade so unschuldig, wie einer sein kann. Ja. Aber sie war mir die deutsche Sprache gesprochen. Ja. Und, aber wir haben es dann geschwätzt, wenn wir in die Car waren, wo uns keiner gehört hat. So, Lauderbach, hab ich mein Strumpf. Well, ach no. Und ich hab keinen Strumpf für mein Bein. Ach der Leber. Dann geh ich wieder zum Lauderbach hin. Und ich hol den Strumpf für mein Bein. Das ist aber gut. Aber die Jahre jetzt hier rum, everybody war früher Jahr Deutsch. Meine Kinder, unsere Kinder sind hier in die Schule gegangen. Das war alles Deutsch. Ja, in die Schule die gegangen. Die konnten kein Deutsch, kein Englisch, wo die nach die Schule gegangen sind. Angefangen haben nach die Schule zu gehen. Schon besser. Ich hab keinen Strumpf für mein Bein. Ach Mann. Ja, ja. Dann geh ich wieder zum Lauderbach hin. Und ich hol den Strumpf für mein Bein. Aber gut. Well, wir sind schon nach Doktern gegangen, nach Carroll oder Sangdon. Und dann fragen die gleich, was mir ist. Wo wir herkommen. German die. Nationality, unsere Sprache. Ja, die können das hören. Und unsere älteste Tochter, das ist spaßig, die ist schon 20 Jahre hier weg. Auch 25 Jahre. Länger wie das hier. Und die hat ein Business in Austin. Und die tut Brille machen. Und die meint, Customers kommen da rein und sagen, well, du hast einen deutschen Akzent. Und manche schwätzt gar nicht Deutsch, aber das ist immer noch in ihrer Sprache, weil sie kann kein Englisch schwätzen. Und sie ist stolz darauf, das macht sie gar nichts aus. Weil sie sagt, wir haben gute Erziehung gehabt. Weil wir haben, weißt du, wie deutsche Leute sind, die sind massen mehr reinlicher, wie wir alle sind. You know? Das ist, du hast nie, meine Mama hat mir immer gelernt, du kannst arm sein und du kannst immer rein sein. Deutsche Leute waren immer rein. You know. Und Amerikaner, die geben, ich soll das ja nicht sagen, aber die geben nicht so viel darum wie mir. Well, das gibt, die, was die, ich meine, wie man das sagen soll, was von der Klasse von den Amerikanern das ist mehr die niedrige Klasse. Und die konnten als, das kann man sehen, wenn sie da ankommen tun, wie sie angezogen sind, wie sie ihr Zeug tragen tun und das alles, kann man schon sehen, dass das nicht gerade ganz, ich meine, wie ich sagen soll, aber reinlich aufgebracht sind. Meine Mama und die, mir Mann und seine Eltern, die waren nie reich, aber immer alles schön rein. Ja. Du hast nie eine kolorierte Küche gesehen, ja. Haus nicht rein. Und ich denke, unsere drei Mädchen sind gerade so, die sind reinlich. Ja. Und ich habe gesagt, wir können auch nicht, ich kann nicht sterben, wenn alles Deutsch ist. Das ist das Deutsche in uns. Ich arbeite bloß für die Leute hier. Aber das ist meine Arbeit. Ich arbeite hier. Well, wir haben haben Livestock, wir haben Vieh und Schaf und Ziegen und Schweine. Und dann, was wir von den Feldern ernten tun, das tun wir wieder zurück in das Livestock füttern. Mhm. Weil wenn wir es nach dem Market bringen tun, da kriege ich mir ja nichts vor. In aller Welt machst du besseres Geld. Ja, wir machen besseres Geld, wenn wir es durch den Livestock tun und tun das Livestock dann verkaufen. Und da kommen wir etwas weit. Man muss sehen, dass man überall so weit vorankommen tut, wie man erstens den Weg kann. Ah, ja. Ja, die haben die Auction Barns da und da wird das ungefähr alles hingefahren. Und dann, of course, dann wird das weitergenommen. Die anderen, die Käufer, wo das da kaufen, und die nehmen es dann, wherever die Leute brauchen und haben wollen. Da war der Auction, ich würde sagen, wo habt ihr es viel verkauft? Ja, nach Sangdon gefahren. Und I don't know, da war really auch, ich weiß nicht, da war ganz, die Leute hier rum hatten da noch nicht ganz so viel Livestock eben Schaf und Ziege mehr gehabt. Bloß immer Spanisch in die Leine, ich höre nie Deutsch in die Leine, weil die Mexikaner so viel sind. Ja. So, meinst du, ich habe gedacht, jetzt wären bloß die Mexikaner, die den anderen schwätzen. Well, das ist, ich weiß nicht, wie ich es anders nennen soll. Wir sind deutsch aufgewachsen und I guess wir sind, sure, I guess wir wohnen in Amerika, I guess wir sind Amerikaner, but das so gibt es ja ganz über die Vereinigten Staaten. Findest du immer mal in so einem Staat, wo so eine kleine Stadt oder so ist, wo lauter Deutsche sind? Wir sind lutherisch, Leute. Wir gehören zu die Holy Ghost lutherische Kirche in Friedrichsburg. Ja. Und ich tue Quilde mit ein Bunch Frauen. Wir haben so eine Quilde und das ist wie heute und morgen. Tu mir Quilde for the public, you know. Und dann, wir sind so viel wie 20 Frauen mit Mal an Quilde. Und du hörst kein Wort Englisch. Wir schwätzen noch alle Deutsch. Morgen gehe ich nach Stonewall nach einer Frau Quilde. Und da kommen ungefähr 6 bis 8 Frauen, hat die eingeladen. Und dann quilten wir und da wird kein einziges Wort Englisch geschwätzt. Das ist alles immer noch Deutsch. Kein Wort Englisch. Das ist kein Wort Englisch. Alles Deutsch. Na, no, well, es hat angefangen schon. Wir hatten ein kleines ein Craft-Show gehabt. Wir hatten es Luggenbach World's Fair gehießen. Und das hat schon angefangen da, im 73. Und dann hat natürlich der Cherry hier gearbeitet, den Rekord gemacht. Und dann haben wir nochmal die Zelebration gehabt wegen des Texas Centennial. Und dann kam das Lied. Und dann kamen sie really rein, dann kamen sie von sicher her. Die Stadt nach Friedrichsburg gemoved worden, und was sie nie tun hätten sollen. Die hätten gar nicht alle, jetzt haben sie alle auf einem Platz in der Stadt. Du weißt, wie die Welt ist, das muss so sein. But anyhow, es war doch ein schöneres Leben und das war alles deutsche Leute. Wenn ich Englisch spreche, dann ist es Friedrichsburg, aber wenn ich Deutsch spreche, ist das Friedrichsburg. Wir sind immer Friedrichsburg. Alles, was es sagt, ist Luggenbach Ruth. So, mein Onkel, oh Großonkel hat das geeignet. Nicht die ganze Community, aber der kleine Store und die Tanzhallen, das war alles seins, ja. Zu die Zeit hat es mehr, ja, Tanzmusik, alte Walzer, Polkas und Schottisch und sowas. Knutschband, die Friedrichs, ja, das ist halt nichts, da, ja, das ist bloß so ein paar Männer. Aha. Aber was eine really gute alle. Die hatten die Jahre zurück gehabt, aber ja, das aber ist, jetzt, gerade jetzt. Alle ausgestorben. Gerade jetzt sind die, sind ungefähr alle ausgestorben, was die deutschen Musikanten waren. Weil ich kann nicht schreiben. Nee. Ich kann es noch nicht mehr lesen. Ja, das hab ich, der konnte jetzt, der kann besser lesen, weil der hat es in die Schule genommen. Ja, ich habe es aber schon so lange nicht mehr gelesen. Ich müsste auch ziemlich studieren, vor es alles strack zu kriegen. Ich bin froh, dass ich Englisch schreiben kann. Liegst mir in Herzen, du, du, liegst mir in Sinn, du, du, machst mir viel Schmerzen, weißt nie, wie gut ich hier bin. Aber ja, ja, ja, ja, weißt nie, wie gut ich hier bin. One more time. Von, wo man sagen, von 45 bis 50 Jahren. Das findest du noch Deutsch. Die sprechen noch Deutsch. Oder du kannst Deutsch mit zu schwätzen. Ja, und die verstehen es dann auch. Ja, ja. Aber von da an, Rhonda, da ist, weil da sind auch so viele andere Leute von aus, was nicht hier geboren und gereist sind, sind hier hingemoved. Und of course, dann hat hier einer Englisch gesprochen, da einer Englisch und dann hin und her, das war dann schließlich, waren da gar nicht mehr so viel gewesen, was... Television was, hat man auch nicht gekriegt. Sie, ja, vorher hatten wir nicht Television. Wo man das, ja, ja, wo das Television angefangen hat, weil da haben die Kinder angefangen und haben Englisch gesprochen statt Deutsch mehr. Wo ich älter wäre, ich würde es viel lieber Deutsch wie Englisch. Englisch hat an mich, es, wie ich an Älteren werden bin. Well, das ist der Trubel, weil wir zu viel Deutsch sprechen. Und wir sprechen nicht genug noch Englisch. Das ist, und dann, dass man wieder ein paar Tage bloß Englisch sprechen tut, dann tut das wieder mehr fluent gehen. Aber das ist gerade, wir sprechen zu viel Deutsch. Wir hatten an einem Hermannsener Fest gehabt, da haben die den Star Spangled Banner in Deutsch gesungen. Oh ja? Ja. Customer. Meta Pahl, Harold Pahl, Marge Müller, Customer, Julius Tupper, Red River Dave, Pfeil Brothers Band, Bill Boyd and his Cowboy Ramblers, Adolf Hofner, Billy Burnett. Texas Bohemia von Thomas Meinecke, Teil 1, Luckenbach, Texas. Ton und Technik Angelika Haller. Realisation Thomas Meinecke. Produktion Bayerischer Rundfunk 1993. Redaktion Herbert Kapfer.